Telekom Fernsprecher Hasenheide 39, Ecke Grevestraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört das aufgegebene Restaurant Lariola, in dessen ehemaligem Biergarten ein runder Ausziehtisch steht mit einem versifften Tischdecke darauf und einem Furnier bezogenen Brett. Und vor dem Zaun des Biergartens befindet sich ein mit Müll gefüllter Pappkarton, wo auch noch die Reste eines Toasters drin sind. Und das Ganze trägt die Aufschrift Simone Geschirr. Ansonsten hier in der Hasenheide keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.